Worin besteht der Leib der Kirche? Der Leib der Kirche besteht in dem, was sie an Sichtbarem und Äußerlichem besitzt, sei es in der Versammlung ihrer Glieder, sei es im Kult, sei es in ihrem Lehramt, sei es in der äußeren Ordnung und Regierung. Das gehört eben beides zusammen, wie die nächste Frage klar sagt. Der Leib der Kirche, das ist der äußerliche Aspekt also, das ist eine Gemeinschaft ist von verschiedenen Gliedern. Ja. Einer allein ist noch keine Kirche, es kann ein Gläubiger sein, aber es ist keine Kirche, in irgendeinem Sinn. Dann äußerlich, sichtbar ist auch der Kult, das Lehramt, sich ausdrückt in Worten, in Schriften, in Handlungen, sei es in der äußeren Ordnung und Regierung. Auch das kann nicht verloren gehen, nur was verloren ist momentan, ist das aktuelle Lehramt. Ja. Die entfernte Norm des Glaubens besteht ja trotzdem weiter. Das Depositum Fidei, das was Christus den Aposteln anvertraut hat. Ja. Nur sollten wir eben normalerweise diese Lehre durch ein aktuelles, durch ein lebendiges Lehramt empfangen, was momentan nicht der Fall ist und deswegen die auch diese Auflösungserscheinungen unter den Katholiken, auch die das gut meinen, gut Deutsch, irgendwann spinnt sich jeder was zusammen, weil er eben nicht genau genug hinschaut, beziehungsweise sich wirklich auf das Lehramt stützt, sondern andere Dinge zu Rate zieht. Und da gibt es natürlich keine Einheit, ob das jetzt Erscheinungen sind oder sonst Texte, sei es auch von Theologen, die für sich allein genommen nicht das Lehramt ausmachen. Ja. Kann eben alles, was Christus geoffenbart hat, was die Apostel überliefert haben, beziehungsweise alles, was in der Kirche gesagt, geschrieben worden ist, auch von den Heiligen, auch von den Kirchenlehrern, darf ich eben, und die Heilige Schrift in erster Linie, kann ich ja nur in dem Sinne annehmen, wie es die Kirche annimmt und lehrt, sich zu eigen gemacht hat. Das ist eben im Einzelfall nicht immer so genau und so einfach festzulegen, welchen Stellenwert das hat. Das Stück Schriften der Kirchenlehrer und so weiter, auch der Heiligen, von jedem Glaubensirrtum frei sind, gut, dafür garantiert die Kirche, die sie geprüft hat, Zug der Heiligsprechung, Seligsprechung. Aber, deswegen heißt es ja noch immer nicht, dass sie jeden einzelnen Punkt, jede einzelne Meinung dieses und jenes Kirchenlehrers für dogmatisch gesicherte Lehre nehmen muss und kann. Da gibt es eben bei manchen Widersprüche und wo sie die Kirche nicht ausgesprochen hat, können wir nicht päpstlicher sein als der Papst, sozusagen. Und schon ein bisschen Sachen genauer nehmen, um nicht in Spinnen zu kommen, beziehungsweise um eben nicht über Dinge zu streiten, über die es sich zu streiten nicht lohnt, also theologischerweise kann man schon streiten, aber nicht als etwas verbindliche, letztverbindliche Lehre machen, was die Kirche nicht daraus gemacht hat. Das muss man schon genau nehmen, welchen Wert und welchen Stellenwert, welchen Rang verschiedene Aussagen haben und so weiter. Eben sonst viel Unstimmigkeit und Zwist. Und ist niemand da, der sich Unstimmigkeiten eventuell beheben könnte. Kein aktuelles Lehramt, kein aktueller Richter.